herzlich willkommen zum Antcast Episode 605 Signale von zu Hause. Ja, kryptischer Titel, ja, der eigentlich mit der App der Woche zu tun hat. Aber ja, Signale, ne? Signal war auch in der Tech News Szene momentan wieder vertreten, denn ich habe einen wunderhübschen Artikel auf Heise gelesen, den habe ich auch mal verlinkt und da ist eine klare Aussage drin, ja, warum man Telegram nicht für persönliche Kommunikation benutzen sollte. Mhm. Und ich muss dem Artikel vollkommen recht geben. Ich möchte aber jetzt gar nicht groß drauf rumreiten, am besten selbst durchlesen. Ich habe nämlich schon vieles davon immer und immer wieder vorgekaut und euch gesagt, sinnlos das jetzt nochmal darzulegen, ja, zum 100. Mal. Lest euch aber mal den Artikel durch, der ist nämlich gut geschrieben, ja, viel besser, als ich euch das offenbar sagen kann. Ja. Und deswegen, ja, lege ich euch das mal ans Herz. Nur so viel, es geht hier wirklich um Sicherheit und um Nutzbarkeit und um Sinnhaftigkeit. Genau. Ja, weil wir schon bei Signal sind, der Chatdienst von Signal erlaubt den Wechsel der Telefonnummer jetzt, ohne dass man das Konto ebenfalls wechselt. Das heißt, man kann seine Sachen mitnehmen, Konversationen. Voraussetzung ist allerdings, dass man noch Zugriff hat auf sein altes Gerät, sonst geht es nicht mehr. Ja. Damit werden dann eben die Daten quasi von einem Gerät zum anderen übertragen sozusagen. In der Cloud wird ja nichts gespeichert, sondern nur bei der Übermittlung eben übermittelt, aber dann nicht mehr weiter gespeichert. Von daher ist es eben auch schwieriger, Sachen zu übertragen. Ist natürlich immer ein Problem bei sicheren Diensten, weil wo nichts gespeichert wird, kann auch nichts übertragen werden. Und dann kommt eben als oft das große Überwachen, wenn man zum Beispiel ein neues Gerät bekommt und dann sind alle Chats auf einmal weg. Ja, nicht gut. Dafür gab es bisher bei Signal auch schon eine Lösung. Nur das Problem war, es gab keine Lösung bisher, wenn man eine neue Telefonnummer bekommt, also eine neue SIM-Karte. Dann musste man von null anfangen bei Signal. Ganz klar wegen der Sicherheit, logischerweise. Und deswegen ging das nicht. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, die ist zwar etwas kompliziert, muss ich sagen, aber zumindest mal geht's. Und das wird wahrscheinlich viele besonders freuen. Und dann kann das weitergehen auf der neuen SIM-Karte. Aber wie gesagt, man muss das alte Gerät noch besitzen, sonst geht es nicht mehr. Okay, damit haben wir das erstmal schon. Und jetzt müssen wir mal gucken. Google hat ja auch immer mal wieder im Chat-Bereich was gemacht, ne? Und in Social Media, also im Chat-Bereich, das ist ja eine absolute Katastrophe momentan. Ja. Aber auch bei der Google Plus-Nachfolge, nämlich Currents. Ich habe die übrigens nie als Google Plus-Nachfolge gesehen, sondern eben immer nur an verzweifelten Versuch, den Geschäftskunden noch etwas rüber zu retten, ähnlich wie mit Hangouts und diesem Meet, was es da gab. Das ist ja jetzt alles hin, ne? Kann ich glaube ich komplett vergessen. Aber jetzt hat es auch Currents erwischt. Ja? In guter Google-Manier haben die jetzt den Dienst immer weiter ausdünnen lassen und bald sind schon einige Funktionen weg und 2023 ist dann komplett Schluss mit Google Currents. Und damit ist auch diese Social Media-Plattform von Google gescheitert. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Vielleicht, weil die Welt nicht noch eine Plattform braucht, wo man seinen dünnen Pfiff raushauen kann. Weiß nicht, vermutlich. Ja, und tja. Damit ist dann auch dieses Kapitel wieder beendet. Ich würde jetzt heucheln, wenn ich jetzt frustriert wäre dadurch, weil ich habe Google Currents nie benutzt. Wie gesagt, ich habe das nie als Google Plus Nachfolge gesehen. Ja, man hat es auch immer gleich an Geschäftskunden quasi adressiert. Und was man an Geschäftskunden interessiert mich gar nicht. Das ist für mich dann weg vom Fenster. Genau wie dieses, wie gesagt, Hangouts, ne? Dann in Meet und Chat für die Geschäftskunden. Blödsinn, ja, das heißt, das Ding ist tot und wird nur noch weitergeführt, damit die Verträge mit Geschäftskunden erfüllt werden können, damit die von diesen Leuten nicht ins Nirvana geklagt werden, ja, so sieht das aus. Und das ist für mich wenn man etwas vom Privatsektor in den Google-Business-Sektor verschiebt, exklusiv, dann heißt es, das Ding ist tot. Ja, und wird nur noch so lange weitergeführt, bis eben die meisten Verträge ausgelaufen sind, die man eben abgeschlossen hat, beispielsweise über Google Apps oder ähnliches. So, Ende Gelände. Von daher tendiert mich das natürlich jetzt nicht groß und ehrlich gesagt, ich kenne auch niemand wissentlich jetzt, der Currents benutzt. Von daher weiß ich nicht, ob das überhaupt irgendwie noch relevant ist. Ich wollte es aber nicht mal gesagt haben. So, Samsung Galaxy Tab S8, ja, habe ich jetzt gelesen, bekommt 4 Jahre Android-Updates, OS-Updates. Und ich finde, das ist doch mal eine schöne Geschichte. Ja. Und nicht nur das, es gibt sogar noch ein weiteres Jahr, also insgesamt 5 Jahre Security-Updates. Meiner Meinung nach sehr wichtig. Das ist sogar noch wichtiger als die 4 Jahre Android OS Updates. Ja. Und das scheint offenbar nicht nur für das Tablet zu zählen, sondern für eine Anzahl weiterer Samsung-Geräte. Und ich finde, Samsung geht da den richtigen Weg. Natürlich wird es hauptsächlich auf die höherpreisigen Geräte zutreffen, aber genau da ist es ja auch besonders schmerzhaft. Ja, wenn man sich ein Gerät kauft für 200 €, okay, und das muss nach 2 Jahren, 3 Jahren dann ersetzt werden, weil es keine Updates mehr gibt, ist das zu verkraften, zumindest geldlich. Umweltmäßig ist das immer noch ein Tiefschlag für die Erde, ja, aber zumindest für den Geldbeutel nicht. Der Konsument ist dann nicht ganz so wütend. Wenn der aber für ein Gerät 1.500 € raushaut oder 1.200 €, ja, 13, ja hier, ne, von 1.000 € bis 1.335 € noch teurer, wenn die Terabyte-Version, wenn ich da an die S22 mit 1 TB denke, ne, und dann auf einmal, ne, gibt es keine Updates mehr. Also das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Wenn man es dann auf die Jahre überrechnet, ist es dann halt ziemlich teuer. So könnte man sagen, okay, wenn das Gerät tatsächlich, wenn ich das Gerät 5 Jahre benutzen kann, ja, und dann ist der Preis pro Jahr eigentlich nicht ganz so schlimm. Wenn ich dann noch überlege, okay, ich mache einen Vertrag mit diesem Gerät, 2 bzw. 3 Jahre je nach Vertrag, ja, und kann dann noch 3 bzw. 2 Jahre eben dranhängen. Da gibt es manchmal sogar Vergünstigungen, dann kann man den Vertrag quasi ohne Smartphone weiterführen, mit Vergünstigungen, ja, zum Beispiel günstigere Grundgebühr oder andere Gebührenstrukturen. Da macht das geltlich richtig was gut. Ja, also die längere Nutzung eines Geräts ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut für den Geldbeutel. Ja, ist logisch. Sofern natürlich der nicht auswechselbare Akku von dem Samsung hält. Ja. Da hat natürlich das Fairphone 4 zum Beispiel wieder einen Vorteil. Die bieten ja auch 5 Jahre Garantie, aber oder Updates. Ja. Aber man sieht, das ist ein guter Trend bei Samsung. Ja, erstmal, weil damit kommt das schon also Richtung Nutzbarkeit her. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, meiner Meinung nach, ja, für die Umwelt. Die Länge der Nutzung wird hier verbessert oder die mögliche Länge der Nutzung wird hier verbessert. Und damit sind Leute auch eher zufrieden. Wie gesagt, ich kenne sehr viele Leute, für die gibt es nichts Schlimmeres, als wenn sie sich jetzt wieder ein neues Smartphone zulegen müssen. Warum? Die sehen das einfach nicht ein. Die sind richtig borstig deswegen. Ja. Und je länger das dann eben herausgezögert werden kann, umso besser ist es. Und das ist dann für auch ein echtes Verkaufsargument. Ja. Gut. Wir werden sehen. Weil ich hier vom Tab S8 gesprochen habe, ja, das ist ja relativ teuer. Also die Dinger sind wirklich happig vom Preis her, mein lieber Schwan. Da frage ich mich jetzt wirklich, Mensch, ist das wirklich notwendig? Solche Preise, aber okay, was soll's? Solange es der Markt bezahlt, wären die ja blöd, wenn sie es nicht raushauen würden für den Preis. Ja, ganz einfach. Ja, ist wie mit Apple. Ja. Warum einige Leute beschweren sich, dass die Apple-Geräte so teuer sind. Ja. Die Leute kaufen die doch wie geschnitten Brot. Warum sollten Apple die dann günstiger machen? Sind Wohlfahrt oder was? Das ist Firma. Das heißt, man muss also so viel wie möglich verdienen. Ja, das schulden die auch denen ihre Arbeiter. Und deswegen, zack, ja, wird es auch gemacht. Die könnten durchaus günstiger werden, wenn die Leute dann die Dinger nicht mehr kaufen würden und sagen, okay, nur, das ist uns zu teuer. Ja, okay. Was denkt ihr, wie viel die billiger sein könnten? Technisch gesehen ist das Teil nämlich billig. Wirklich billig. Egal. Auf jeden Fall, viele setzen ja die Hoffnung dann auf alternative Tablets, wie die zum Beispiel von Vivo. Ja. Das Problem ist, bisher gibt es zwar gute Midrange-Tablets, ja, die durchaus auch dann in diesem Midrange-Bereich, zum Beispiel gegen die Tablet A-Reihe von Samsung, mehr als mithalten können, sogar die überflügeln können, ja, und richtig gute Leistung haben. Aber so im High-End-Bereich, also im besseren Bereich, da ist noch nicht so viel los. Jetzt weiß ich nicht genau, ob man dieses Vivo-Tablet, bei dem wird ja spekuliert, dass es eben mit einem Snapdragon 870 kommt, ob man das eben als High-End einschätzen kann. Vom Prozessor her eigentlich eher nicht. Aber mit einem 11 Zoll 120 Hz Display, übrigens auch 8000 mAh Akku und 44 Watt Charging, ist es schon mal nicht so übel. Ja, und jetzt wird natürlich viel hängen an der Ausstattung, an der RAM-Ausstattung, die dann eben hier genutzt wird. Aber immerhin, das Display hat eine Auflösung von 2560 mal 1600 Bildpunkten, also relativ gut. Sogar 8 Megapixel Front-Facing-Kamera, mehr als ausreichend für Videochats. Gut, an der Rückseite hier ein 13 Megapixel Hauptkamera, ein 8 Megapixel Secondary Kamera. Also weiß nicht, wiefern das interessant ist beim Tablet, sage ich immer wieder. Ja, aber okay, sie ist vorhanden. Ne? Und ja, jetzt muss man halt mal abwarten, was sich da noch rausstellt mit den Preisen, ob da noch was zu reißen ist. Natürlich erwartet man, dass das Vivo deutlich günstiger ist als vergleichbare Samsung-Tablets. Ja. Naja, also schön mit dem 11 Zoll. Ich finde nämlich, das ist sehr wichtig, dass es auch sich abhebt, wenn heutzutage die Smartphones schon 6,4, 6,7 Zoll Bildschirme haben, dann bringt das nichts mehr, wenn das mit einem 8 Zoll Display rauskommt oder so. Ja. Je größer, desto besser bei einem Tablet. Ich kann es gar nicht so verstehen. Ja? Ich glaube, da ist auch keine Nachfrage mehr da. Und die Hersteller sehen das auch mittlerweile ein. 7-Zoll-Tablets, 8-Zoll-Tablets, was soll das? Ja? Das ist kaum größer als das Smartphone. Also, was soll's, ne? Ja, Google Pixel 6 und 6 Pro, also ich weiß nicht, ob das jetzt hier so ein, also wie das so in der Tech-News-Welt hier so ein Aufschrei ist, so eine, wie sagt man, so ein Sturm im Wasserglas, ja, weil es häufen sich immer weitere Bug-Meldungen. Ne? Ich bin deswegen so vorsichtig, weil ich hatte ja das Original Pixel XL, ja, und jede Woche habe ich da von irgendwelchen Bugs gelesen. Und so gut wie kein einziger dieser Bugs war bei mir vorhanden auf dem Gerät. Ich habe immer wieder geguckt, okay, was soll da nicht funktionieren? Okay, ich gucke gleich, ne? Sofort geguckt und ausprobiert. Nein, geht. Alles geht. Wunderbar. Ja? Also auch wenn es quasi zeitlich, da ist noch kein Update gekommen oder so. Ja? Und trotzdem war dann eben das Problem, dass dieser Bug nicht nachvollziehbar war. Der war einfach nicht vorhanden bei meinem Gerät. Und von daher bin ich immer vorsichtig, wenn ich sowas lese, ja, mit Bugs hier, Bugs dort und na, weiß ja nicht, wie die auch gemeldet werden, ja, wenn da jetzt 10 Leute einen Fehler haben nach dem Update oder irgendwas, dann wird es eben so dargestellt, als ob jetzt eben das Update grundsätzlich das Telefon verhunzt. Vielleicht waren das nur die 10 Leute, die eben damit Probleme haben, weil die vielleicht irgendeine App installiert haben, mit dem das Update nicht zurechtkam oder ähnliches. Ja. Trotzdem soll eben jetzt wieder dieses Februar-Update wieder neue Probleme mit sich bringen. Ja. Das war ja selbst schon ein Bugfix, ein wichtiger Bugfix. Ja. Und jetzt ist nach diesem Update eben das Wi-Fi, das schaltet sich automatisch aus im Hintergrund nach einigen Minuten. Das heißt, also wenn man das Handy abschaltet, geht quasi das Wi-Fi aus und erst wieder an, wenn man dann das Gerät frisch einschaltet. Und ja, außerdem soll auch irgendwie die Bluetooth-Verbindung mit da beeinträchtigt sein und eben das auch im Hintergrund abgeschaltet werden, was natürlich äußerst übel wäre. Aber auch das ist natürlich wieder nur einige User, heißt es. Ne? Ich meine, wenn das grundsätzlich der Fall wäre, ich meine, es gibt schon viele Leute, die zum Beispiel ein Bluetooth-Headset mittlerweile benutzen oder das im Auto benutzen über Bluetooth. Und wenn das alles dann funktionieren würde, dann müsste es doch normalerweise noch mehr Meldungen geben, finde ich. Okay, aber wie auch immer, jedenfalls soll das eben ein Problem sein, dass wenn das für euch ein Problem ist, Bluetooth sehr wichtig ist und Wi-Fi-Verbindung eine stabile, auch im Hintergrund sehr wichtig ist, dann würde ich vielleicht noch ein bisschen warten mit dem Update. Allerdings, wie gesagt, da ist auch ein wichtiger Bugfix mit dabei. Und zwar verhindert das den Neustart von dem Gerät, ja, wenn die Kamera in bestimmten Situationen genutzt wird. Ja, also das ist eigentlich auch ziemlich wichtig, aber müsst ihr euch dann überlegen, was ihr da macht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das dann hier in der realen Welt ist mit diesen Bugs, aber okay. So, jetzt was ganz Interessantes, ja. Auf Fandroid ist ein Artikel, der zum Beispiel sagt, 4 Gründe, warum das Galaxy S22 ein Flop ist. Da muss ich sagen, kann ich nur beipflichten. Ja, also hauptsächlich geht es da um das S22 und nicht um das S22 Ultra oder ähnliches. Ja. Weil wenn ihr mal euch anguckt, also das Design ist zwar für die Nutzung oder für die Technik eben vollkommen unwichtig, ja. Nur das habe ich ja auch immer gesagt als Nachteil und ich bin froh, dass ich da nicht der Einzige bin. Das Design ist einfach langweilig. Es ist immer gleich und das ist wirklich so schlimm. Und ich meine nicht nur jetzt immer gleich wie Es ist halt rechteckig, okay, gut, es ist rechteckig, ne? Aber das sieht wirklich genauso aus. Ja, also das ist Mist. Das ist quasi dasselbe wie das S21. Und das ist so aufregend, was weiß ich, wie eine. Was man wie ein Rasen angucken. Ja, ist schön, wenn der Rasen schön ist, aber ein Rasen ist ein Rasen und irgendwann verliert er dann eben die Aufregung, ja, wenn der Rasen ein Rasen ist. Mist. gut, ein anderes Argument, Folding Phone is the future. Ja, also nö, sehe ich nicht so, überhaupt gar nicht so. Und das wäre für mich auch kein Argument. Aber der Preis zum Beispiel, der schon. Und da gibt es ja auch ein Punkt, der nicht zu verachten ist. Wenn man das nämlich mal vergleicht, das Galaxy S22 gegen das Pixel 6, dann sieht es fürs S22 gar nicht mal so gut aus. Also $799 das S22, $599 das Pixel 6. Die Größe von Bildschirms, nur 6,1 Zoll beim Samsung Galaxy S22, 6,4 Zoll beim Google Pixel 6. Das machen zwar wenige Leute als negativ sehen. Ich finde es als sehr, sehr positiv, zumal das Gerät auch selbst kaum größer ist. Ja. Und von daher, ja. Also ich meine, ihr kriegt einfach mehr zu sehen. Auflösung ist identisch. Bei der Refresh Rate gibt es einen kleinen Vorteil, 120 Hertz beim S22, nur 90 Hertz beim Google Pixel 6. Beim Prozessor allerdings, das ist interessant, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 gegen Google Tensor. Also eigentlich ist der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 deutlich schneller, ja, ganz klar, haben Benchmarks gezeigt. Fakt ist, der Google Tensor wird öfter mal schneller sein als der Qualcomm Snapdragon, weil der Qualcomm Snapdragon nämlich wegen dem Hitzeproblem herunterschaltet, sogenanntes Throttling macht, während der Google Tensor Chip einfach weiterarbeiten kann, und damit ist der Vorteil hin. In einigen Fällen ist der Google Tensor Chip sogar schneller als der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Bam. Bei der 8 GB RAM, was absolutes Minimum ist, und bei beiden gibt es Storage-Optionen 128 und 256 GB Speicher. Akku hat hier das Pixel 6 deutliche Vorteile. Statt nur 3700 mAh hat das hier 4614 mAh, also fast 1000 mAh mehr. Und das macht sich dann doch deutlich bemerkbar. Bei den Kameras, da kann man jetzt richtig streiten. Triple-Kamera-Array beim Samsung Galaxy S22, 50 Megapixel, 12 Megapixel, 10 Megapixel, Telefotolinse ist natürlich gut. Ja. Auf der anderen Seite die Dual-Kameras vom Galaxy S22, 50 Megapixel und 12 Megapixel. Ja. Nur, ganz ehrlich, wir wissen, die Qualität von der Kamera von Google-Pixel-Geräten sind nicht so schlecht, ja. Und bis auf den dreifach optischen Zoom bei der Telefotolinse mit 10 Megapixel, muss ich sagen, gibt es da für mich eigentlich keine großen Unterschiede. Ja? Und von daher würde ich sogar eher sagen, ich würde erwarten, weil Auflösung ist bei den sonstigen Kameras ja gleich. Wie gesagt, nur die Telefotolinse ist nicht vorhanden. Ne? 50 Megapixel, 12 Megapixel. Und da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich beim Google Pixel vielleicht doch noch ein klein wenig mehr Vertrauen, was die Qualität anbetrifft von den Fotos. Aber das müsste man dann im Praxistest dann vergleichen. Weil am NFC und Bluetooth 5.2 sind beide IP68 wassergeschützt und haben auch Wireless Charging. Laut Datenblatt lädt das Google Pixel auch schneller auf. Hat auf jeden Fall das schnellere Wi-Fi, nämlich Wi-Fi 6E. Und bietet auch HDR 10 Plus, was eben beim Galaxy S22 nicht der Fall ist. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, hinsichtlich vom Preis, Bildschirm und vor allem vom Akku, der klare Gewinner, aber der haushohe Gewinner, ist das Google Pixel 6 und damit Samsung Galaxy S22 der deutliche Verlierer. Von daher kann ich das also absolut nachvollziehen. Das S22, wie gesagt, nicht das S22 Pro oder Ultra, das, die meine ich jetzt nicht. Da muss ich sagen, nee. Also ich sehe da keinen Grund, warum man sich das kaufen sollte, statt einem Google Pixel 6. So. Google bestätigt, dass es ein Dynamic Color Theming gibt bei Android 12 und zwar auf anderen Geräten von anderen Herstellern. Die Liste beinhaltet Namen wie Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Vivo, Realme und Technophones. Ja, die alle sollen eben jetzt mit diesem Dynamic Theming von diesem Material U ausgestattet werden. Was natürlich sehr interessant ist und auch sehr wichtig ist, damit dieses Design, dieses ist ja mehr als ein reines Design, diese Art der Benutzung von Android, ja, eben auf noch mehr Geräte kommt. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe es schon mal kritisiert, Google sollte erstmal in seinen Google Pixel 6 die Möglichkeit abschalten, dass man auf die uralten normalen Themes zurückschalten kann, ja, weil damit untergraben sie quasi ihr eigenes neues Design und da fragen sich doch bestimmt manche Firmen, ja, warum sollten wir das dann machen, ne, wenn man das auch sowieso abschalten kann. Ne? Also. Und ja, Leute müssen manchmal zu ihrem Glück gezwungen werden. Sorry, dass es so ist, das ist einfach ein Fakt. Ja. Und wenn ich dann auch sehe, dass was manche Leute hier für uralte Dinger noch Bedienungselemente noch drin haben, das ist unglaublich. Die geben lieber 15% von ihrem Bildschirm ab, nur damit sie sich nicht umgewöhnen müssen, obwohl die neue Benutzung so viel besser ist. Ne? Aber egal, okay. Wie auch immer, Material U, dass das jetzt weiter im Vordergrund steht oder weiter in den Vordergrund gerückt wird, auch bei den großen Marken, finde ich sehr, sehr gut. Und das lässt ja hoffen, dass dann vielleicht irgendwann, ne, in 5 Jahren vielleicht so ein neues Design sich mal etabliert hat, weil ansonsten wird sich natürlich nie etablieren. Ganz klar. Und nicht, weil etwa ein Design schlecht ist, sondern weil einfach die Leute, ne, also eben keinen Anreiz haben, das so zu nutzen oder wenn das nicht präsent ist, ja, warum sollte man das dann nutzen? Ja, ist halt so. Ich kann es nicht verstehen. Ich freue mich immer, wenn was Neues da ist, eine neue Benutzung, weil die eben auch meistens besser ist, ganz klar. Ja, und somit muss man auch sagen, das ist auch eine Lektion, die BlackBerry gelernt hat, ja. Denn die haben auch gemeint, sie können immer so weitermachen wie bisher, ne? Und die waren ja mal top, ja? Also Geschäftswelt Nummer 1, ne? BlackBerry. Und dann haben die halt, wie gesagt, gedacht, okay, die Tastatur und dies und das, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, das werden wir aber so weiterführen. Und ja, dann hat sich herausgestellt, die Leute, die diese Funktion brauchen, sind halt im Promillebereich. Und damit lässt sich halt nichts verdienen. Ja, und deswegen ging dann die BlackBerry-Marke immer weiter den Bach runter. Und jetzt, Leute, ist es offiziell, die BlackBerry-Ära ist endgültig vorbei. Es wird kein neues Gerät mehr geben. Die Hoffnungen wurden zerschlagen. Dass ja diese Marke Onward Mobility in den USA, die Marke, also die Marketingrechte gekauft hat oder diese Markenrechte gekauft hat, dass die eben da ein neues Gerät veröffentlichen im Stile davon und das ist nicht der Fall. Ja. Also BlackBerry ist Geschichte endgültig. Und das hat Onward Mobility auch offiziell angekündigt, dass sie auch nicht den BlackBerry Service oder dass sie dann eben nicht zu diesem BlackBerry-Service zurückkehren und eben auch das wohl auch hier überschätzt wird, dass man als solche Firma einfach ein neues Gerät entwickeln kann. Ja, und das ist das auch das, was ich immer sage. Heute man kann heute als kleine Firma nicht einfach so ein Smartphone aus dem Ärmel schütteln. Ne? So hier, ne? Das ist unser neues Design. Das funktioniert so nicht. Ja, also da, das können eigentlich nur noch relativ große Konzerne machen. Selbst die kleineren Smartphone-Anbieter, wo wir denken, ja gut, die haben hier ihre eigenen Smartphones gemacht. Nee, die machen die eigenen Smartphones gar nicht mehr. Die kaufen, die lassen die von anderen Firmen produzieren. Meistens ist es Samsung, Huawei oder andere große Firmen wie Oppo beispielsweise. Die produzieren dann die Smartphones für kleinere Marken unter einem anderen Label. Das ist alles. Ja. Und das ist ja klar, oder ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht klar, aber es ist eben so, dass man heutzutage mit diesem unglaublichen Entwicklungsaufwand, diesem unglaublichen Wust an Patenten, man kann einfach nicht einfach so als kleine Firma ein Smartphone raushauen. Ja? Und die das doch können, denen muss wirklich Respekt gezollt werden. Zum Beispiel im Fairphone, ja, dass die das überhaupt geschafft haben, ein Smartphone rauszuhauen, ist wirklich toll. Natürlich basiert dieses Smartphone auch auf Komponenten von anderen Firmen, aber das ist ja ganz klar heutzutage. Es sind alles nur noch Baukastensets, ja. Aber selbst das ist extrem beachtlich, dass die das geschafft haben, ja. Und diese Firma traut es hier nicht zu, offenbar, und sieht auch keine Veranlassung, das zu tun. Und ehrlich gesagt, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Wie groß ist denn der anzunehmende Absatzmarkt? Der ist minimal, der ist mikro. Das wird sich in keinster Weise lohnen, jetzt hier ein Gerät zu entwickeln für einen Markt, der so winzig ist, dass man überhaupt keine Chance hat, irgendwo in die Gewinnzone reinzukommen. Ja? Es tut mir furchtbar leid. Heutzutage haben sich eben mal die allermeisten Leute auf die Software-Tastatur eingestellt. Und ich wage sogar zu behaupten, dass heutzutage viele Leute wesentlich schneller schreiben können mit dieser Smartphone-Software-Tastatur als mit einer physischen Tastatur. Ja. Das ist einfach eine Gewohnheitssache. Wenn man damit groß wird, dann hat man an so einem Zehn-Finger-System ja nichts mehr verloren. Ja, also das ist dann wie, was? Ich muss ja jedes Wort schreiben. Katastrophe, ja. Also, nee, geht nicht. Und von daher auch wieder eine Sache, wo einfach der Massenmarkt fehlt. Ja, der Massenmarkt fehlt. Und wenn ich dann sehe, was eben immer das gleiche Problem ist, entweder hat man ein Riesenteil oder ein winziges Display mit einer Tastatur dran, die fast so groß ist wie das Display. Ja. Oder man hat ein dickes Phone, wo man dann zu unten rausfährt. Ja, man weiß, wie lange das dann hält. Das Problem ist, ja, dann hat man es im Landscape-Modus und was passiert dann? Ja, man hat so eine Zeile, ja, wo man Text eingeben kann und der Inhalt vom Bildschirm ist weg. Ja, furchtbar, Katastrophe. Ja. Und das ist eben genau dieses Problem. Das braucht jede Menge Know-how, um das überhaupt einigermaßen funktionieren zu bringen, aber viel Absatzmarkt ist da eben nicht und deswegen ist es dann eben auch sinnlos und genau so sieht es die Firma und damit ist es jetzt endgültig vorbei. BlackBerry ist Geschichte. Es gibt zwar noch Geräte mit Tastatur, aber es gibt einfach einen Grund, warum die so selten zu finden sind, weil sie eben so selten nachgefragt werden. Ja, das müssen wir einfach auch mal einsehen. Ich selbst bin ja auch ein Fan von Hardware-Tastaturen, ja. Aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn ich da so sehe, wie manche Leute mit ihren Bekannten chatten und die legen da ein Tipptempo an den Tag. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Warum? Die sind das von klein auf so gewohnt. Und boah, heftig. wirklich heftig. Und wenn man denen eine Tastatur dann geben würde, ein Handy mit einer Hardware-Tastatur, die würden sagen, was ist denn das für ein größter Müll? Ja, wenn wir sagen, okay, das ist doch so toll. Nee. No, no, no. Ja, damit komme ich wieder zu dem zum Gewöhnen. Ja, auch mit dem Design, Material You. Ja, klar. Kann man schon vorstellen, dass wenn man jetzt 10 Jahre ein Android-Gerät hatte und es ist immer das gleiche Design, so, ja, und hat sich eben dran gewöhnt, muss da nichts mehr groß umdenken. Jetzt kommt ein neues Design, dass man dann sagt, oh Gott, ich kann ja gar nichts mehr machen, das funktioniert ja alles nicht mehr. Ja, dann ist das zwar schon verständlich, warum das so ist, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das neue Design tausendmal besser ist als der alte Schrott. Ja, man muss sich halt irgendwann, muss man halt mal anfangen, sich umzugewöhnen, und dann kann man auch die Vorteile nutzen davon. Jedenfalls die neuen Leute, die jetzt dann neu ankommen, die können dann und die werden dann auch die neuen Funktionen nutzen. Und zum Beispiel, dass man eben unten keine drei Button, vollkommen sinnlose drei Button-Leisten mehr hat, wenn man das mit Gestures auf dem Bildschirm machen kann. Ich mache das auch schon seit vielen Jahren. Das ist immer das Erste, was ich abgeschaltet habe, schon seit vielen Jahren. Jetzt ist es mittlerweile auch Standard geworden, ja, dass das so eingestellt ist. Und das finde ich auch absolut richtig so. Ich habe auch keine Anzeige mehr. Ich habe alles weggemacht, auch keine. Da gibt es ja noch so eine Art Bar, wo man unten einblenden kann. Frage ich mich auch, warum, was soll das? Weg damit, brauche ich nicht. Habe alle Funktionen hier drauf und habe damit 100% vom Display, also okay, oben vielleicht noch die Statuszeile, ne, habe ich genutzt und eben keine Buttons mehr, wo wichtige Teile vom Bildschirm verdecken. Ich brauche wirklich jeden kleinen Millimeter auf dem Display. Ja, so ist es nun mal. Okay, OnePlus wird doch ein Oxygen OS 13 verwenden. Ja? Was letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich noch gesagt, dass hier Oppos OS und OnePlus OS jetzt komplett zusammengehen und das dann in H2 OS oder sowas, genau, H2 OS oder H2O OS. Genau, umgenannt wird. Offenbar waren da einige sehr, naja, sagen wir mal, euphorisch, wo das eben hier kommuniziert haben nach außen von den Firmen, ich weiß nicht, von wo das ausging, entweder vom OnePlus oder von Oppo. Jedenfalls sieht es so aus, als ob OnePlus jetzt erstmal auf die Bremse tritt. Denn nach wie vor gibt es jetzt ja ein Oxygen OS 12, das ja auf Android 12 basiert, aber auch danach wird es ein Oxygen OS 13 geben. Ich gehe mal davon aus, dass das erst auch mal auf Android 12 natürlich basiert, ja, basiert. Aber jetzt warten wir mal ab. Am 28. Februar soll es ein Event geben und dann wird man sehen, wie das kommuniziert wird, warum das jetzt dann auch Oxygen OS 13 heißt und eben nicht H2O OS oder H2 OS. Ja, so ist es nun mal. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Also ich hätte eigentlich die schnelle Zusammenführung von beiden Systemen besser gefunden. Da kann man nämlich viel erwarten an positiven Sachen auch. Dass es momentan mit dieser heimlichen Zusammenführung von ColorOS und OxygenOS, die ja schon in der 11er-Version begonnen hat, dass das so nicht weitergehen kann, dürfte klar sein, denn da gibt es sehr viele Probleme. Und da war halt die Hoffnung jetzt, wenn die jetzt einen Relaunch sozusagen machen und das quasi so vollenden, ja, und das dann ein OS ist für Oppo und für OnePlus, dass es dann eben auch deutlich stabiler und besser läuft, ja, und auch schlüssiger ist. Ich meine, insgesamt bin ich zwar so zufrieden mit dem Oxygen OS 11. Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das bei mir schon Oxygen OS 12 ist. Ich muss noch 11 sein, weil ich habe auch noch Android 11. Und das Oxygen OS 12 ist ja basierend auf Android 12. Ja, hier genau, Oxygen OS Version 11.3 habe ich drauf. Und auch wenn ich damit so größtenteils zufrieden bin, so kann ich doch schon verstehen, ein paar kleine Bugs gibt es da. Ja, das fing zum Beispiel mit dem Horizon Light an, was mittlerweile aber auch gefixt wurde, ja, aber trotzdem vollkommen sinnlos ist, weil wenn man die Anzeige aktivieren muss, also dass das Gerät praktisch aus dem Standby aufwacht und die Nachricht auf dem Display anzeigt. Warum sollte ich dann noch an der Seite Lichter eingeblendet bekommen? Die brauche ich dann nicht. Die Nachricht ist ja schon dort. Ja? Und zusätzlich, wenn man eine Nachricht bekommt, tut es nur einmal ganz kurz für einen Bruchteil von einer Sekunde aufleuchten und das war's. Und dann nicht mehr. Was ist denn das für eine Benachrichtigung? Da hätte ich erwartet, Horizon Light, okay, das ist eine Benachrichtigung, wenn Nachrichten einkommen. Ich sehe, okay, ich habe eine Nachricht bekommen, dass das dann so alle paar Sekunden, ja, vielleicht alle 10 Sekunden mal so das Horizon Light so kurz aufleuchtet, ja, und wieder weggeht. Nix. Das leuchtet einmal auf. Brauche ich auch nicht. Also, das brauche ich überhaupt nicht. Und dann leuchtet es auch nur dann auf, wenn auch die Nachricht eingeblendet wird, wisst ihr? Also, das ist die sinnloseste Funktion, die ich je gesehen habe. Ja, das ist ein Designfehler. Ja, die ist nicht brauchbar und sinnlos. Also von daher, und selbst das hat bis vor kurzem noch nicht funktioniert. Erst seit dem letzten Update funktioniert das überhaupt. Ja, auch wenn man es nicht gebrauchen kann. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Das ist jetzt nicht massiv. Das stört mich jetzt nicht wirklich. Aber es zeigt halt, dass da noch ein paar Ecken und Kanten sind mit dieser Zusammenführung von diesen Sachen. Ja. Und das sind noch mehr im Hintergrund. Ja. Vielleicht auch deswegen schon weniger Abstürze. Ja. Es ist mir aufgefallen, so ein, zwei Apps, die machen da als manchmal Probleme, ja, aber nur diese Apps, klar, ja, wissen wir ja, Zusammenspiel App-Betriebssystem ist immer eine schwierige Sache, aber so ist es nun mal und da muss halt auch noch ein bisschen was gemacht werden, sondern dass eben etwas besser läuft. So, ne, habe ich das letztes Mal schon gesagt, also es ist jetzt offiziell bestätigt, ne? Nvidia bläst die ARM-Übernahme, genau, ich habe es letzte Woche gesagt, aber es war dann wohl doch noch nicht 100% fest, jetzt ist es 100% fest, offiziell, Nvidia bläst die ARM-Übernahme komplett ab und macht einen Milliardenverlust damit. Ja. Der CEO von Nvidia ist zurückgetreten. Oder, warte mal, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Nein, nein, Entschuldigung, nicht von Nvidia, von ARM ist zurückgetreten, ja. Simon Segars, ja. Und damit wird auch ARM jetzt an die Börse gehen. Da wird sich also jetzt einiges ändern. ARM geht an die Börse und Nvidia steht jetzt erstmal im Regen, muss einen Haufen Geld zahlen an Softbank. Ja, nämlich 1,25 Milliarden US-Dollar, obwohl sie die Übernahme eben gar nicht stattgefunden hat. Das war nämlich eine Vertragsklausel und das ist immerhin die Hälfte des Gewinns eines ganzen Quartals von Nvidia. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist jetzt einfach weg. Ganz schön teure Sachen. Gleichzeitig hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Aktienkurs, der geht dann nämlich auch erstmal runter. Ja? Ich weiß nicht, ob das sich mittlerweile schon wieder stabilisiert hat. Ich gehe mal davon aus, weil das ist meistens nur relativ kurzfristige Geschichte bei solchen, sag ich mal, zukunftsträchtigen Firmen wie Nvidia, ja? Weil ob mit oder ohne ARM, die haben schon eine gewisse Marktmacht. Ja. Ja, und jetzt wird sich zeigen, ne, was da passieren wird. Also wenn jetzt ARM an die Börse geht, dann werden sich vielleicht viele Firmen daran beteiligen, was eigentlich meiner Meinung nach auch gar nicht so schlecht sein kann. So, ich denke, ja genau, wir sind tatsächlich mit den Themen durch. Jetzt gibt es noch die App der Woche. Yay. Und diesmal ist es was ganz Ungewöhnliches. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich denken, was, wieso denn das? Und zwar die My Fritz App. Und zwar die App für die Fritzbox. Ja, also ihr müsst aufpassen, es gibt sehr viele verschiedene Fritzbox-Apps, also offiziell von AVM. Aber das ist die My Fritz oder My Fritz Ausrufezeichen App. Ja. Das ist nämlich die sozusagen die Haupt-App. Und damit kann man interessante Sachen machen. Ihr wisst ja, ich betreibe NAS, ja, und natürlich nicht im öffentlichen Internet. Das wäre eine absolute Katastrophe, ja. Und das wäre, ja, das wäre wie Harakiri, ja, wenn man den Server einfach so reinstellen würde, dann, ja, könnte ich keine Nacht mehr schlafen, weil ich jeden Moment die aktuellen Updates einspielen müsste und hoffen, dass ich nicht gehackt werde. Nein, also es geht natürlich nicht. Das heißt, der NAS-Server ist nur im lokalen Netzwerk zu erreichen. Das Interessante ist, es gibt aber auch eine Möglichkeit, es trotzdem von unterwegs aus zu nutzen. Und da kommt die MyFritz-App ins Spiel. Damit kann man nämlich eine VPN-Verbindung aufbauen mit dem Router daheim. Dafür gibt es eine wunderbare Funktionen auch, ja, einen DNS-Dienst auch, der quasi immer die aktuelle Adresse, IP-Adresse des Routers annimmt und somit kann man dann auch von unterwegs über die MyFritz-App eine VPN-Verbindung aufbauen und dann eben nutzen. Und zwar so, als ob ihr in eurem lokalen Netzwerk seid. Das heißt, ne, ihr gebt dann zum Beispiel eure IP-Adresse zum Beispiel vom NAS-Server ein und könnt euch damit verbinden. Ganz normal, wie immer, funktioniert alles so, wie wenn ihr daheim in eurem Netzwerk eingebucht werdet. Ja. Das ist natürlich viel, viel sicherer, als wenn ihr einfach euren Server ins Netz stellt. Also für alle zugänglich macht. Ohne VPN. Das wäre, wie gesagt, sehr, sehr schlimm. Das kann ich auf keinen Fall jemandem empfehlen, einen Server selbst aufzusetzen. Man sieht es ja immer wieder, auch die Geräte, die so quasi schon fertig konfiguriert herauskommen, immer regelmäßig Updates bekommen, selbst die haben immer wieder Sicherheitslücken, ja, wo man dann in dieses Netzwerk eindringen kann. Und es ist ja klar, stellt euch mal vor, eure Festplatte, eure NAS ist auf einmal, hat jemand Zugriff drauf. Das sind ja alle eure Daten, ja, eure Files drauf. Das ist ja Sinn von einem NAS-Server. Äußerst übel, geht so nicht. Ja. Mit dieser VPN-Lösung über die MyFritz-App geht es wunderbar, ohne dass man eben den Server quasi ins Internet oder aus dem Internet zugänglich macht. Nur über diese VPN-Verbindung kann dann eben auf das interne Netzwerk zugegriffen werden. Natürlich klar ist, die MyFritz-App braucht natürlich das Passwort dazu, ja, von eurem Router. Ja, nur dann kann es das auch tun. Das kennt man ja auch schon von dieser MyFritz Phone App, ja, die euch zum Beispiel ermöglicht, euer Smartphone als Telefon zu nutzen im lokalen Netzwerk. Ja. Aber anders geht es eben nicht. Auch noch, es gibt noch nur andere Einschränkungen. Und zwar, wenn ihr in einem fremden WLAN eingebucht seid, funktioniert das so einfach nicht, weil dann sind ja die lokalen Adressen möglicherweise dieselben Adressen, die ihr auch woanders benutzt. Beispielsweise ihr seid bei einem Bekannten, der hat eine Fritzbox. Ihr loggt euch dort ein in sein WLAN. Was passiert dann? Ihr seid in derselben IP-Range wie euer Netzwerk. Aber damit wird ja auch sein Netzwerk angesprochen. Das kann nicht funktionieren und deswegen ist das so nicht möglich. Ihr könnt es umgehen, wenn ihr euer Netzwerk daheim in eine ungewöhnliche IP-Range verschiebt, die eben nicht Standard ist, dann ist die Chance natürlich wesentlich geringer, dass das kollidiert. Ja. Also beispielsweise die normale Fritzbox IP-Adresse ist zum Beispiel 192.168.1. Das ist die Fritzbox. Also wenn ihr zum Beispiel hinten die .168 ändert und ihr macht euer ganzes Netzwerk in eine Range zum Beispiel von, sagen wir mal, .300, ja, dann ist es äußerst ungewöhnlich, dass jemand anders das auch so macht. Und dann habt ihr eben hier bessere Karten, dass es dann trotzdem funktioniert. Aber das ist eben eine Einschränkung, die lässt sich auch nicht ohne weiteres so verhindern, weil so funktioniert nun mal das Internet. Und deswegen, jopp, muss man eben damit leben. Ansonsten könnt ihr auch einfach eins machen, ihr schaltet das WLAN aus, dann seid ihr sicher, dass ihr euch nirgends einwählt. Auch aufpassen, wenn ihr zum Beispiel irgendwo euch automatisch einwählt im WLAN, Hotspots beispielsweise oder so, ist das ebenso der Fall mit diesen IP-Adressen. Nur dann ist die Chance nicht unbedingt so groß, dass es auch tatsächlich die 168er IP hinten ist, sondern eben eine ganz andere Range. Und dann funktioniert es wieder. Also je nach Router, je nach Hotspot haben die ja andere lokale lokale IP-Adressen. Ja, genau. Gut, aber abschalten und dann seid ihr eben im Mobilfunknetz natürlich, ne? Datentransfer beachten, ist ja klar. Wird von eurem Kontingent abgezogen. Aber ja, mit 5G-Zugang beispielsweise ist das dann wunderbar schnell. Und euer Server kann dann so richtig ins Rödeln kommen. Meistens wird die Geschwindigkeit gar nicht erreicht, denn ihr wisst ja, Upload-Geschwindigkeit habt ihr meistens sehr viel weniger daheim als Download-Geschwindigkeit. Wenn ihr also zum Beispiel bei verschiedenen Anbietern Download habt, ein Gigabit, dann habt ihr nur 50 Megabit Upload. Was bedeutet das? Ihr könnt von eurem Smartphone aus, wenn ihr dort zugreift, über das Mobilfunknetz, außerhalb quasi eures lokalen Systems, weil ihr seid ja de facto außerhalb des lokalen Systems, das heißt Upload-Geschwindigkeit zählt, dann könnt ihr eben maximal 50 Megabit Sekunde erreichen. Aber das absolute Maximum ist das. Ja. In der Theorie wird es natürlich immer noch ein bisschen was davon abgehen, aber das könntet ihr zumindest mal erreichen. Ja, aber das ist auch alles. Also nichts mit 5G-Geschwindigkeiten, ne? Mit 500 Megabit oder ähnlich, sondern noch mehr. Könnt ihr komplett vergessen. Wird nicht passieren mit eurem Server. Es sei denn, ihr habt eine Leitung, die eben zum Beispiel so schnell Upload-Datenströme verarbeitet, wie eben auch Download-Datenströme, dann habt ihr natürlich einen super Anschluss, aber ich glaube, dann zahlt ihr auch ein bisschen mehr und ihr wisst das alles wahrscheinlich schon, was ich euch hier sage gerade. Also MyFritz-App kann das alles managen und natürlich noch viel, viel mehr, aber da müsste ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Und deswegen ist es meine App der Woche geworden, weil das sehr, sehr interessant ist für Leute, die eben ein NAS daheim zum Beispiel betreiben und trotzdem sicher auf ihr NAS von unterwegs aus zugreifen müssen, um beispielsweise eine Datei zu machen. Und das könnt ihr auch, das müsst ihr nicht dauerhaft einrichten, das könnt ihr ad hoc, so wie ihr das möchtet, ja, aktivieren und dann auch wieder gleich deaktivieren, wenn euch das zu haarig wird. Also eine permanente Verbindung zu eurem NAS-Server braucht ihr dann nicht aufrechtzuerhalten, könnt ihr einfach wieder abschalten und bei Bedarf wieder einschalten. Cool. MyFritz-App gibt es im Play Store kostenlos zum Download. Und Schritt-für-Schritt-Anleitung findet ihr übrigens bei avm.de mit Videos und Erklärungen. Besser kann man es eigentlich nicht zeigen. Und da seht ihr mal auch, dass es relativ einfach ist. Sollte jeder schnell hinbekommen. damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr die Links sehen wollt, dann findet ihr die Shownotes in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die sein, dann könnt ihr da draufklicken bzw. aufmachen und da seht ihr dann die entsprechenden Links und weitere Informationen zu den Themen, die wir heute behandelt haben. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.